reich. Du machst mein Leben wirklich reich und gut. Mit einem Gut, das zu erreichen sich lohnt und dessen Wert sich ständig vermehrt. Mit jedem Menschen, der mich prägt, der mich liebt und erträgt. Ich bin reich, manche Begegnung macht mich reich und froh. Wenn mich beeindruckt, wie ein anderer lebt, dann lerne ich viel und komme dem Ziel ein gutes Stück näher. Bin überreich beschenkt mit so viel Kapital, weil du, mein Gott, mir liebevolle Freunde gibst, die sich das weiße Licht in bunte Farben bricht. So sehen in vielen Menschen ich auch dein Gesicht. Ruhig, tragende Treue macht mich ruhig und frei. Trotz meiner Fehler vertraut, mich hinterfragt durch das, was er sagt, und dennoch fest bei mir bleibt, meine Ängste vertreibt. Ruhig, solche Gemeinschaft macht mich ruhig und stark. Es gibt mir Kraft, dein Wort von Freunden zu hören.